Mathilde und Erich Frischwasser. Wien 23, Breitenfurter Straße 389. Früher Wiener Straße 10. Wohnung und Geschäft der Familie Frischwasser. Der Familienvater Schulem oder Salo, wie er genannt wurde, wurde 1900 in einer kleinen polnischen Stadt namens Bydrzycze geboren. Salo war eines von 13 Kindern einer sehr armen Familie. Nach dem Ersten Weltkrieg beschloss er, Polen zu verlassen. Er wanderte quer durch Europa, bis er sich im zweiten Bezirk niederließ, wo eine große jüdische Gemeinde vorfand. Hier lernte er Mathilde kennen. Mathilde Kornitzer wurde am 21.01.1899 in Atzgersdorf in der Breitenfurter Straße 316, früher Nummer 76, geboren. Sie war das zweite von 5 Kindern der Familie Kornitzer. Bevor Mathilde heiratete, half sie ihrer Mutter im Geschäft. Das Geschäft befand sich in der Breitenfurter Straße 316 bis 318. Salo und Mathilde heirateten im großen Tempel in der Batzmannitengasse im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Das junge Paar ließ sich in Liesing nieder. Im Erdgeschoss war das Geschäft und im ersten Stock wohnten sie. Sie führten ein Warenhaus mit dem Namen Kaufhaus Frischwasser, welches eines der größten Geschäfte in dieser Gegend war. Sie verkauften die unterschiedlichsten Sachen, wie Bekleidung, Schuhe, Reinigungsprodukte, Koffer und sogar Möbel. Salo war der Geschäftsführer und Mathilde war für die Buchhaltung zuständig. Sie beschäftigten mehrere Angestellte. In diesem Haus wurden 2 Buben geboren, Alex Xandi 1927 und Erich am 27.02.1932. Sie wuchsen heran, umgeben von Mathildes großer, liebevoller Familie. Und dann kamen die dunklen Tage, der Anschluss und das Novemberpogrom am 9. November 1938. Das Warenhaus wurde beschlagnahmt, die Familie aus dem Haus vertrieben und in eine Sammelwohnung im zweiten Bezirk deportiert. Sie lebten in der Czernin-Gasse 8, Tür 20, im selben Gebäude wie Mathildes Schwester Sidonie mit ihrer kleinen Tochter Hedi, Mathildes Mutter Bertha und ihre Schwester Shana. Die Familie hatte zu der Zeit kein Einkommen und so lebten sie von ihren Ersparnissen, der Unterstützung durch die jüdische Gemeinde und andere Familienmitglieder. Am Donnerstag, den 6. Juli 1939, verließen Mathilde, Saal und der kleine Erich Wien in Richtung Zlowczow im Bezirk Lemberg. Im Juli 1941 besetzten die Deutschen Zlowczow und die Russen flüchteten aus der Stadt. Sie nahmen viele jüdische Männer gewaltsam mit, auch Salo. Im Dezember 1942 wurde ein Ghetto in der Stadt errichtet und alle Juden wurden dort zusammengetrieben. Anfangs 1943 wurde das Ghetto liquidiert. Alle verbliebenen 6000 Juden wurden in das Dorf Lelichowice, etwa 4 Kilometer vom Ghetto entfernt, gebracht, mit Maschinengewehren erschossen und in ausgehobenen Gruben verscharrt. Mathilde war zum Zeitpunkt ihrer Ermordung 44 Jahre alt und Erich 11. Nach dem Kriegsende verließ Salo Sibirien, wo er als Zwangsarbeiter gearbeitet hatte und traf seinen Sohn Alex, der dadurch überlebt hatte, dass er über die französische Grenze in die Schweiz geflohen war. Beide, Xandi und sein Vater Salo, emigrierten in die USA, wo sie beide neue Familien gründeten und den Rest ihres Lebens dort verbrachten. Quelle: Judy Goffer.